Welche Örtlichkeiten werden als besonders ergiebige Fundstätten gerühmt? Die an vielen Stellen in Ägypten befindlichen Müllhaufen. Müllhaufen steht hier euphemistisch für Dunkhaufen, denn die Fellachen wissen solche Schutthügel auch als Lieferstätten vorzüglichen Düngers zu schätzen. Mit den bei solcher Gelegenheit aufgestöberten Papyri erzielen sie dann außerdem einen guten Nebenverdienst. Wie sehen solche Haufen, Koms genannt, im Innern aus? Nicht anders, als auch sonst in der Welt Dunkhaufen auszusehen pflegen. Man findet in ihnen die mannigfaltigen, sich zersetzenden Bestandteile der Müllhaufen, vermischt mit den verschiedenen animalischen und pflanzlichen Abfällen. Und dann findet man, seit 1880 in zunehmender Menge, in diesen Koms Dinge, Kostbarkeiten, die sonst Düngerhaufen nicht zu bieten haben. Uralte Papyri, die ehemals nach ihrer Entwertung mit dem Kehricht hier abgeladen wurden. Manche Stücke sind freilich wegen der Feuchtigkeit stark verdorben, in vielen Fällen aber zeigen sich die Papyri heute noch im guten Erhaltungszustande. Über die hier beschriebenen Umstände sollte man nicht schnell hinweglesen, es empfiehlt sich, einige Minuten darüber nachzudenken. Da schütteten die alten Ägypter mit ihrem Kehricht und verwesenden Abfällen aller Art auch erledigte Papyrusmassen auf die Haufen. All das lag nun da, wild durcheinander gemischt, der Sonne, dem Wind, dem Regen preisgegeben. Die Koms lagen nicht etwa weit ab von den Dörfern und Städten, immer von Neuem kam also Kehricht, oft wieder mit Papyrusmakulatur dazwischen auf den Haufen. Das ging jahrelang, jahrzehntelang so weiter, und Verwesung und Zerstörung nahmen ungehindert ihren Lauf. Was heute von den Fellachen aus solchen Schutthaufen gewonnen wird, ist das natürliche Endprodukt der Zersetzungsprozesse während der Benutzungsperiode, nämlich kostbare stickstoffhaltige Dunkerde. Später, nach 100 oder mehr Jahren, als jene Ortschaften von Menschen verlassen waren und verödeten, dann erst konnte der Wüstensand vordringen und eine schützende Decke über die Koms breiten. Für das Wohl der alten Papyrusmakulatur, die zwischen dem Schutt und Kehricht moderte, kam eine Schutzdecke freilich zu spät. Die Zerstörung war bereits vollständig. So müssten sich die Dinge im Innern der Müllhaufen abspielen, wenn und soweit es natürlich dabei zuging. Nun aber erlebten und erleben wir fortwährend ganz Erstaunliches bei den ägyptischen Kehrichthügeln. Die Ausgräber bergen aus ihnen Massen von bemerkenswert gut konservierten Papyri, fast alle weltlichen Inhaltes. Was soll man in Ernst zu diesen Fundumständen sagen? Muss man diese Tatsache für natürlich halten? Wir bezweifeln nicht das hohe Alter mancher Koms, oder sagen wir genauer, das hohe Alter ihrer Grundmasse. Wir bezweifeln auch nicht, dass sich in einigen von ihnen bei günstiger Bodenlage und wenn die Papyrusmakulatur von vornherein mit trockenen Schuttmassen vermengt abgeladen worden war und sehr bald eine Schutzdecke aus Sand erhielt, sich auch alte Papyri mehr oder weniger gut erhalten konnten. So viel steht jedoch fest. Wenn hier alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, dann müssten Funde von auch nur einigermaßen gut erhaltenen Papyri eine ungemeine Seltenheit sein. Und in der Tat, von Papyri aus den Müllhaufen hört man in der früheren Fundepoche, das heißt vor 1880, kaum. Überhaupt ist es erstaunlich, wie etwa seit 1900 die Funde bzw. Fundumstände einen anderen, gewissermaßen kollektiven Charakter gewinnen. Die Epoche der isolierten Funde ist vorbei. Nun liefert der ägyptische Boden seine Papyri-Schätze vorzugsweise als Depotinhalt. Von 1900 an ereignen und überstürzen sich die großen Archivfunde. Von etwa 1900 an werden Papyri immer häufiger auch in Krügen und sonstigen Behältern gefunden. Ferner, der englische Archäologe Flinders Petrie entdeckte 1880 erstmals in größerem Umfange Mumien mit verklebter Papyruskartonage zu Gurup in Fayum. Hier lagen unbemalte Särge, doch im Innern bestand dieses Papyrusmeche aus dem recht guten Material griechisch und demotisch beschriebener Papyri. An sich blieben die Särge gut erhalten, Sie wurden nicht in Grabkammern beigesetzt, sondern unmittelbar in den Sand eingegraben, der sie wohl konservierte. Die Archäologen und Papyrologen, die allen Ernstes das bis 1920 alleinige ägyptische Vorkommen von Papyri wissenschaftlich durch ein bevorzugtes Klima des Nillandes erklären, die ebenso das bis 1930 völlige Fehlen von Papyrus-Kodizes wie dann deren plötzlich erfolgendes Auftauchen für ganz natürlich halten, diese vertrauensseligen Fachleute müssen freilich ihrer Einstellung nach auch die Sonderbarkeiten der Fundorte und Fundumstände für natürliche Erscheinungen halten. Wer sich aber den ägyptisch-papyrologischen Star hat stechen lassen, der ist sehend auch in den Einzeldingen geworden, der erkennt an mancherlei verräterischen Anzeichen, dass zum Beispiel auch bei den Koms planmäßig gekünstelt worden ist. Für Papyrusfälscher bietet ein abgelegener alter Schutthaufen die beste und bequemste Gelegenheit, ihre Falsifikate zwecks späterer Wiederentdeckung darin zu deponieren. Es wundert uns darum auch nicht zu hören, komplizierte Fälle haben den Beweis geliefert für Verschiebungen der ursprünglichen Schichtlage durch späteres Umgraben des Hügels. Kluge Leute machen so etwas völlig unauffällig. Am sichersten aber ging man, indem man sich entschloss, ganz neue Hügel zu schaffen und sie mit zweckmäßig behandelter und beschriebener Papyrusmakulatur zu beschicken. Auch die Deponierung papyrologischer Fallstücke hat sich zu einer gewissen wissenschaftlichen Fertigkeit entwickelt. Zum Schluss dieses Kapitels erkläre ich nachdrücklichst, dass ich nicht etwa die Herausgeber von Papyrustexten, ebenso wenig auch die Entdecker oder Ausgräber mit den unbekannten Fälschern identifiziere. Der Entdecker, der von den Umständen, unter denen ein Papyrus seinerzeit vor Jahrzehnten oder schon vor einigen Jahrhunderten gefälscht und beerdigt wurde, nichts wissen kann, handelt in gutem und freilich auch vertrauensseligem Glauben, wenn er seinen Fund als uraltes Stück bekannt gibt. Oft werden Falsifikate von Händlern oder Vermittlern angeboten, die klugerweise über Ort und Umstände der Funde Stillschweigen bewahren. Die bereits erwähnten Chester Beatty Papyri erschienen 1930-1931 in Raten auf dem Markt, weil die Händler erst einmal den Wert ihres Besitzes erkunden wollten. Vor allem aber wollte man erst vortasten, wie sich die Wissenschaftler mit dem Wunder dieser ersten frühen Papyrus-Kodizes abfinden würden. Bekanntlich wurden die Überraschungen mit Freuden von Papyrologen und Theologen akzeptiert, sahen doch diese uralten Kostbarkeiten entzückend echt aus. Der Leser, der unseren Ausführungen bisher aufmerksam folgte, möge nun einmal mit kritischem Rückblick die dargelegte Gesamtsituation prüfen, ob er auch nunmehr die Überzeugung erlangt hat, dass die papyrologische Kugel von geheimen Händen gedreht wurde. Bei solcher Überprüfung tut er gut, sich beständig die Kardinalfrage vorzulegen: Sind die besprochenen papyrologischen Erscheinungen, insbesondere die beiden Hauptphänomene, als natürliche Tatbestände hinzunehmen? Gewinnt der Leser die Überzeugung vom künstlichen Wesen der papyrologischen Fundamentalwahrheit, dann wird er über den Endzweck der Kugeldrehung kaum mehr Zweifel haben. Durch das Dasein der biblischen Papyri soll objektiv wissenschaftlich bewiesen werden, dass die historischen Angaben der Bibel, der Apostel und der Kirchenväter über die Entstehung und Ausbreitung des Christentums, genauer des Jesustums, in den ersten drei Jahrhunderten stimmen. Die der Papyrologie von den Fälschern gestellte Sonderaufgabe lautet, die entsprechenden Schriftzeugnisse für den Zeitraum bis zum 4. Jahrhundert zu liefern. Sind nun, wie wir erkannten, diese Belege im Großen wie im Kleinen planmäßig gefälscht, dann folgt, dass es vor dem 4. Jahrhundert weder in Ägypten noch sonst wo in der Welt Christen, also Anhänger der Jesusreligion, gegeben hat. Wer nun annimmt, die Wurzel des Jesustums legen demnach im 4. Jahrhundert und die Evangelien und anderen biblischen Schriften seien also zu diesem Zeitpunkt entstanden, gefälscht, der folgert vorschnell. Für die Zeit vom 4. Jahrhundert an schafft nämlich ein anderer Zweig der schriftlichen Überlieferung, die Pergamentologie, die notwendigen objektiven Belege heran. Wie verhält es sich mit dieser Art von handschriftlichen Zeugnissen? Das muss erst noch ermittelt werden. Eine neue große kritische Aufgabe steht vor uns und muss erledigt werden. Wir rufen also mit folgendem Kapitel beginnend die pergamentenen Zeugen vor die Schranken des kritischen Gerichtes.